Alles Leben ist Klang. Ständig sind wir von Tönen und Geräuschen umgeben, von der Natur und allem Lebendigen erzeugt. Die Natur ist da gewesen und hat geklungen, Jahrmillionen bevor es den Menschen gab. Nehmen wir an, von der Entstehung der Erde bis heute seien nicht Jahrmillionen, sondern nur ein einziges Jahr vergangen. Was hat sich in diesem Jahr ereignet? Das erste halbe Jahr gibt's nichts als glühende Lava. Im Spätsommer bilden sich die Ozeane. Im August gehen die Tiere an Land. Anfang November werden die ersten Dinosaurier gesehen. Aber schon Ende des Monats sind sie wieder verschwunden. Für immer. Von Menschen weit und breit noch keine Spur. Er erblickt das Licht der Welt erst am Jahresende. Genauer gesagt, am Nachmittag des 31. Dezember erscheint er, der Mensch. Seine ersten Stunden verbringt der Mensch mit Essen, Trinken, Jagen und Bauen. Erst kurz vor Mitternacht hat er Zeit, sich mit Klängen zu beschäftigen. Streiflichter aus der unvorstellbaren Menge und Vielfältigkeit der Klänge präsentieren wir Ihnen. Meine Damen und Herren, was hat sich in diesem Jahr ereignet? Without you, without you in my life, 'cause baby. I wish Woke up this morning with my heart on fire. Held on to never give up looking for my baby. Give me a chance to dance, I wanna party. Jump on the house train, let's move this. Pump up the pressure, the dance goes on. Music of all colors and classes, the dance goes on. Peace, caring about our love.

bin so wild nach deinem Erdbeermund. Da hat der Mai ein Bett gemacht. Da blüht ein süßer Teil von zwei. Nein, klein. Ich bin so wild nach wild child. Along with